Thank you so much, Anne. Anne, ich danke dir so sehr. Wir kennen uns seit mehr als 30 Jahren. Und wir haben eine sehr, sehr innige Verbindung zu euch, zum Life Center hier. Und ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wenn es Charles und Anne nicht gegeben hätte, vor allem Anne, wären wir heute nicht hier. Wahrscheinlich wäre ich sogar heute nicht mehr am Leben. Denn ich hatte meinen Selbstmord geplant. Und Anne und Charles kamen in unsere Wohnung in Wien. Das war ein Wendepunkt. Alles änderte sich. Deshalb werden Debbie und ich euch, Charles und Anne und dem Life Center, bis in alle Ewigkeit dankbar sein. Es ist einfach schön, hier zu sein. Ich freue mich heute Abend auch sehr, dass Debbies Onkel und Tante hier bei uns sind. Onkel Bruce und Tante Karen, zwei wunderbare Menschen. Sie sind ein Teil von Debbies Familie, die hier in Pennsylvania geboren wurde. Am Sonntag haben wir sie getroffen, ohne es vorher geplant zu haben. Es war einfach eines dieser Dinge, wie Gott sie organisiert hat. Heute sind sie tatsächlich hier, was für mich etwas ganz Besonderes ist. Sie sind wunderbare Menschen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Reinhard, ich bin Österreicher, geboren und aufgewachsen in Österreich. Und dann schickte mich Gott im Jahr 82 nach England, südlich von London, und ich war schon verlobt. Ich wollte ein zweijähriges Bibelcollege absolvieren, zurück nach Österreich gehen und diese wunderbare Frau heiraten, mit der ich verlobt war, diese Österreicherin. Und Gott sagte zu mir, du kannst Sonja heiraten, so hieß sie, du kannst sie heiraten und sie wird dir eine tolle Frau sein. Und sie wird eine großartige Mutter für deine Kinder sein. Aber du wirst nie das erfüllen können, was ich für dich auf dieser Erde habe. Und ich musste eine der schwierigsten Entscheidungen treffen. Und ich beendete diese Beziehung. Und ich sagte, es tut mir leid, ich kann dich nicht heiraten. Damals kannte ich Debbie noch nicht. Und ein Jahr später ging ich wieder in die Bibelschule, um mein zweites Jahr zu absolvieren. Debbie war in der amerikanischen Luftwaffe in England stationiert, kam in die Bibelschule und ich bin nie mit ihr ausgegangen. Ich ging am ersten Tag auf sie zu und sagte, hey, ich bin Reinhard und ich werde dich heiraten. Sie sagte, du bist wer und was wirst du tun? Ich sagte, ich bin Reinhard und ich werde dich heiraten. Sie sagte, aber ich werde dich nicht heiraten. Ich sagte, sicher wirst du das. Sie sagte, nein. Sie sagte, du bist, schau, was sie zu mir sagte. Sie sagte, du bist klein, du bist religiös und du bist arrogant. Ich werde dich nicht heiraten. Nun, wir sind jetzt seit fast 37 Jahren verheiratet. Empfehle ich also ein Date zu haben? Nein, verabrede dich nicht. Geh auf die Frau zu, die du heiraten willst und sag ihr, hey, ich werde dich heiraten. Es funktioniert. Bei mir hat es funktioniert. Und wir haben Gott 18 Jahre lang in Österreich gedient und dann schickte uns Gott aus dem Nichts nach Amerika. Zu der Zeit hatten wir zwei Söhne und wieder aus dem Nichts rief Gott uns nach Brasilien. Gott sagte uns einfach, wir sollten nach Brasilien gehen, also taten wir es. Wir wussten nicht, was passieren würde, als wir nach Brasilien zogen. Wir hatten wirklich keine Ahnung. Wir wussten, dass wir dabei helfen würden, Gemeinden zu gründen, an Bibelschulen zu unterrichten und all diese Dinge. Und dann sahen wir Kinder, die keine Hoffnung hatten, keine Zukunft, rein gar nichts. Und ich konnte nicht schlafen, also wussten wir, dass wir etwas tun mussten. Ich weiß noch, wie ich zu Debbie sagte, mein Leben hat keinen Sinn, wenn ich die Realität, die hier passiert, nicht verändere. Und damals sprach ich kein Portugiesisch. Und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Und heute haben wir die Organisation Brazilian Kids Care und wir kümmern uns um etwa 500 Kinder pro Tag und sie wächst und wächst und wächst und wächst. Heute sind wir in Amerika, weil wir die Hochzeit unseres ehemals jüngsten Sohnes feiern werden, der heute unser mittlerer Sohn ist, denn wir haben noch einen weiteren Sohn, Clayton, auf den wir sehr stolz sind. Er ist unser Sohn, den wir adoptiert haben. Er war in unserem Waisenhaus. Heute ist er unser Sohn, das erste Mal in Amerika auf dieser Reise. Ich möchte etwas teilen, das mein Leben, mein Lebensstil ausmacht. aber etwas, das auch meine Leidenschaft ist, das jeder einzelne Mensch auf dieser Welt erfahren sollte. Und das ist, das Außergewöhnliche zu tun, im Außergewöhnlichen zu leben. Gott hat niemanden dazu berufen, ein gewöhnliches Leben zu führen. Wir sind nicht dazu bestimmt, ein gewöhnliches Leben zu führen. Wir sind dazu bestimmt, das Leben von Jesus Christus hier auf dieser Erde zum Ausdruck zu bringen. Ich mag das nicht. Ich habe es nie wirklich gemocht. Wenn mich die Leute anschauen und denken, naja, er hat ein außergewöhnliches Leben, das ist es, wozu Gott ihn berufen hat, aber wer bin ich? Die Wahrheit ist, dass jeder Mensch dazu berufen ist, das außergewöhnliche Leben Gottes zu erfahren, da gibt es keine Ausnahmen. Weißt du, ich sage zu den Brasilianern, wenn Gott einen kleinen Österreicher wie mich nehmen kann, der nichts hat, außer ein paar Koffern mit Kleidung, ich hatte einen und Debbie fünf, so kamen wir in Brasilien an mit 6 Koffern mit Kleidung. Ich glaube, ich hatte 2 und sie hatte vielleicht 4. Aber ich erinnere mich, dass wir mit 4 Koffern ankamen, was ausreichend ist. Ich bin ein Mann. Ich sage den Brasilianern, wenn Gott einen Österreicher nach Brasilien schicken kann, der die Sprache nicht spricht, die Kultur nicht versteht und nichts weiß und der innerhalb kurzer Zeit einen Verein gründet, der monatlich 150.000 US-Dollar braucht und dem es nie an etwas fehlt, ohne Geld zu sammeln, dann überleg mal, was kann Gott durch dich tun? Es gibt keine Begrenzungen. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass es im Leben eines Christen nur 2 Begrenzungen gibt. Erstens, was Gott in seinem Wort eindeutig verbietet. Und zweitens, der Glaube deines Herzens. Das sind die einzigen beiden Begrenzungen. Wenn Gott es also nicht verbietet, kannst du es haben, kannst du es erleben. Denk an das grenzenlose Leben, zu dem Gott uns berufen hat. Meine Leidenschaft ist es, dass Menschen zu diesem außergewöhnlichen Leben befreit werden. Das will Gott für uns alle. Schau, was die Bibel in Johannes Kapitel 14 und Vers 12 sagt. Das waren die Worte Jesu in den Tagen, den letzten Momenten, die er mit seinen Jüngern hatte. Von Johannes Kapitel 13 bis 17, dort finden wir diese Gespräche. Und in Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus, ganz sicher, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und er wird noch größere tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Ich nenne das eine offene Einladung. Die Bibel sagt nicht, Jesus hat nie gesagt, ich sage euch, dass ich einige besonders große Menschen dazu berufen habe, die Werke zu tun, die ich tue, und noch größere. Jesus sagte, wer an mich glaubt. Wenn du an Jesus glaubst, bist du dazu bestimmt, ein außerordentliches Leben zu führen. Hör dir diese Geschichte an. Wir waren in Deutschland vor 9 Jahren. Ich verließ die Bühne, auf der ich gepredigt hatte. Und diese Frau kommt ganz verzweifelt zu mir und legt mir ein kleines, wenige Monate altes Baby in meine Arme und sagt, Reinhard, bete für mein Baby. Ich fragte, was stimmt mit dem Baby nicht? Sie sagte, das Baby wurde ohne Hüftknochen geboren. Die Beine waren nur durch die Bänder des Fleisch und die Muskeln verbunden. Es gibt keine Hüftknochen. Und sie sagte, der Arzt hat gesagt, dass dieses Kind nie laufen wird. Niemals. Sie drückte dieses kleine Baby in meine Hände. Und ich erkannte, dass es bei Gott keine Begrenzungen gibt. Und Debbie war bei mir. Tatsächlich ist diese Geschichte in meinem Buch als Zeugnis von der Frau selbst. Wir beteten für das kleine Baby und gaben es der Mutter zurück. Und dann, 2 Jahre später, meldet sich die Mutter bei mir. Sie hatte sich 2 Jahre lang nicht gemeldet. 2 Jahre später sagt sie zu mir, Reinhard, wir hatten gerade eine Routineuntersuchung und der Arzt sagte, mit unserem Röntgengerät stimmt etwas nicht. Denn dieses Baby hat 2 perfekte Hüftknochen. Heute ist dieses kleine Kind 9 Jahre alt und wir sind gute Freunde. Dieses Kind ist heute 9 Jahre alt. Dieses Mädchen rennt und springt und hat ein normales Leben. Ich könnte dir bis morgen früh Geschichten erzählen von unglaublichen, außergewöhnlichen Dingen, die Debbie und ich erlebt haben. Sogar von den Bibeln, die wir geschmuggelt hatten, die wir nach Rumänien gebracht haben. Ich war nackt und wurde von einer Frau mit einer Waffe bedroht. Weil wir von 2 anderen Missionaren verraten wurden, die den Kommunisten gesagt haben, dass wir kommen, um Bibeln dorthin zu schmuggeln. Jedenfalls hielten sie uns dort nachts 8 oder 10 Stunden lang fest. Eine unglaubliche Geschichte. 5 Tage später fanden die Kommunisten nichts mehr. Ich meine, sie waren geblendet und fanden nichts. Und ich ging zurück nach Rumänien, als es noch kommunistisch war, immer und immer wieder. Und wir sahen Wunder über Wunder über Wunder. Ich blicke auf mein ganzes Leben zurück und ich werde bald 62 Jahre alt. Und ich blicke zurück auf mein Leben mit Debbie. Und ich sage dir, unser Leben macht so viel Spaß, weil wir buchstäblich ein außergewöhnliches Leben erleben. Wir erleben Wunder, wir erleben Versorgung, wir erleben offene Türen. Viele Christen beten, Herr, würdest du eine Tür für mich öffnen? Ich sage, Herr, gib mir Weisheit, durch welche der Hunderte von offenen Türen ich gehen soll. Um eine offene Tür beten? Es gibt so viele Türen, wenn du keine Weisheit hast, wirst du verwirrt. Ich glaube wirklich, dass das christliche Leben genauso sein sollte. Denn wir sind dazu berufen, in größeren Werken zu leben, als Jesus gelebt hat. Wie können wir das erleben? Ich erinnere mich, dass der Herr vor Jahren zu mir sagte, Reinhard, alle warten. Und ich sagte, Herr, was meinst du damit, dass alle warten? Und er sagte, meine Kinder warten ewig darauf, dass ich Erweckung sende. Ich warte ewig darauf, dass meine Kinder ihren Hintern hochkriegen und sich bewegen. Während meine Kinder darauf warten, dass ich etwas tue und ich darauf warte, dass meine Kinder etwas tun, wartet die ganze Welt auf die Offenbarung meiner Kinder. Schau dir den nächsten Bibelvers in Römer 8, Vers 19 an. Römer 8, Vers 19 sagt, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Dieses Wort hier für Schöpfung ist das gleiche Wort wie in Markus Kapitel 16, als Jesus sagte, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die ganze Menschheit wartet also worauf? Auf die Manifestation der Söhne Gottes. Aber ich bin ein Sohn Gottes. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, aber nicht alle sind Söhne Gottes. Du wirst ein Sohn Gottes, wenn du akzeptierst, was Jesus am Kreuz getan hat. Weißt du, in Brasilien, im Jahr der Pandemie 2020, haben wir über 200 Menschen in unserem Pool getauft. Ich habe einen neuen Weg gefunden, Menschen für Jesus zu erreichen, eine neue Strategie. Ich gehe auf die Leute zu und sage, hey, ich hasse Religion. Die Leute schauen mich an und sagen, was? Ich hasse Religion. Hast du nicht auch Religion? Wie sie Leute durcheinander bringt. Die Leute sagen, ja, das tut sie. Ich sage, lass mich dir von einem Mann erzählen, der millionenfach besser ist als jede Religion, die je gegründet wurde. Und sein Name ist Jesus. Wenn du Jesus wirklich kennenlernst, wirst du die Religion hassen, aber Jesus lieben. Und das war unsere unfassbare Reise, auf der Jesus so real geworden ist. Er verändert Leben, er verändert Situationen. Durch Jesus sind wir Söhne Gottes geworden. Und als Söhne Gottes wartet die ganze Schöpfung darauf, dass du sichtbar wirst. Ich habe gelernt, sehr absichtlich zu handeln. Debbie sagt sogar, mein Mann tut nichts, was er nicht beabsichtigt. Jede Bewegung, die er macht, ist gewollt. Bei allem, was ich tue, bin ich sehr intentional, sehr gezielt. Wenn ich Leute treffe, achte ich genau darauf, was sie sagen. Ich schaue ihnen in die Augen und lese sie. Ich bin ein sehr absichtsvoller Mensch, eine sehr intentionale Person. Ich habe also Folgendes gesagt. Herr, wenn die ganze Schöpfung auf das Erscheinen der Söhne Gottes wartet und ich ein Sohn Gottes bin, dann bedeutet das, dass es jeden Tag Menschen gibt, die darauf warten, dass ich mich offenbare. Jeden Tag. Also sagte ich, Gott, ich möchte den Menschen jeden Tag irgendwie deine außergewöhnliche Liebe und deine Güte bringen. Es ist unglaublich, was Gott durch Debbies und mein Leben getan hat. Weißt du, die ganze Welt wartet darauf, dass du die außergewöhnliche Liebe Gottes manifestierst, überall, wo du hingehst. Ich habe das im ganz normalen Alltag gesehen. Wir haben es in Restaurants gesehen, wir haben es auf der Straße gesehen, wir haben es bei den Kindern gesehen, mit denen wir in Brasilien arbeiten. Wir haben einfach überall, wo wir hingehen, gesehen, dass Gott wirklich ein außergewöhnlicher Gott ist, der will, dass wir das außergewöhnliche Leben zum Ausdruck bringen. Schau, was die Bibel in Johannes 10, Vers 10 sagt. Die meisten Christen kennen diesen Bibelvers. Der Dieb kommt nicht, es sei denn, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Hülle und Fülle haben. Das griechische Wort in der Originalsprache des Neuen Testaments ist eine sehr klare Sprache. Sehr, sehr klare Sprache. Das Wort Leben ist das griechische Wort Zoe, das ein Leben mit der Qualität bedeutet, die Gott selbst hat. Gott sagt also, ich habe meinen Sohn Jesus gesandt, damit du in dem Moment, in dem du ihm begegnest, ihm wirklich begegnest, mit ihm lebst, damit du ein Leben hast, das außergewöhnlich ist, das im Überfluss vorhanden ist, das über dem Durchschnitt liegt. Es macht mich so traurig, wenn ich Christen sehe, die nur existieren. Wir sollen nicht nur existieren. Wir sollen ein Leben führen, das überreich ist, das überfließt. Weißt du, ich habe eine Entscheidung getroffen, als ich in meinen 20ern war. Folgende Entscheidung habe ich getroffen. Ich sagte, je älter ich werde, desto besser wird mein Gedächtnis sein. Leute, die mich wirklich kennen, die mit mir arbeiten, die mit mir gehen, sind schockiert über mein Gedächtnis, weil es jedes Jahr besser wird. Warum? Leben im Überfluss bedeutet doch nicht, dass dein Gedächtnis schlechter wird, wenn du älter wirst, oder? Denk daran, dass es nur zwei Begrenzungen gibt, was Gott verbietet und was dein Herz glaubt. Du wirst haben, was dein Herz glaubt. Ich entschied mich zu glauben, dass das Leben in der Fülle in dem Moment beginnt, in dem ich Jesus begegne und immer weitergeht, bis ich mein Leben im Himmel fortsetze. Das ist also das Leben, das Gott sich für dich wünscht. Dieses überfließende, sprudelnde Leben, voller Freude, voller Heiliger Geist, voller Energie, voller Güte Gottes. Du stehst morgens glücklich auf und kannst abends nicht einschlafen, weil du immer noch glücklich bist. Zu glücklich. Debbie sagt, mein Mann darf keine Energy Drinks nehmen, denn dann sieht es so aus, als ob der Rest der Welt in Zeitlupe läuft. In Brasilien haben sie eine wirklich lustige Sache. Wenn du in Brasilien 60 Jahre alt wirst, bekommst du ein spezielles kleines Schild für dein Auto, auf dem eine alte Person mit einem Gehstock zu sehen ist. Wenn du 60 Jahre alt bist, heißt es Prioridade. Wenn du 60 Jahre alt bist, wirst du bevorzugt behandelt. Du steigst als Erster ins Flugzeug, du bekommst einen Sonderparkplatz ganz vorne. Du hast Vorrang in der Bank, beim Einkaufen. An der Supermarktkasse gibt es spezielle Kassen für dich. Ich fühle mich so schlecht, aber Debbie sagt, naja, lass uns das trotzdem nutzen, wir sind über 60. Ich fühle mich so schlecht, dass ich denke, ich habe mehr Energie als die meisten 20-Jährigen, die ich kenne. Und ich soll vorne parken? Ich kann in der Schlange vorgehen, weil ich über 60 bin und sie mir diesen kleinen Aufkleber hier gegeben haben? Das ist nicht richtig. Aber meine Frau ermutigt mich immer und sagt, nutze es einfach, lass es uns trotzdem machen. Aber Gott hat dieses außergewöhnliche Leben für uns. Und es hört nicht mit 60 auf. Wenn du wüsstest, welche Pläne Debbie und ich in unserem Alter haben, wir ziehen wieder um. Ende des Jahres in den Nordosten Brasiliens, wo es an einem kalten Wintertag vielleicht 24 Grad ist, das ganze Jahr über heiß ist, eine der ärmsten Staaten von ganz Brasilien, einer der verrücktesten Orte, und wir sind so aufgeregt. Yay, wir fangen wieder von vorne an. Das Leben macht Spaß. Weißt du, Gott hat ein außergewöhnliches Leben für dich. Weißt du, als ich nach Brasilien kam, ich erinnere mich, ich saß in meinem Stuhl und war eines Tages sehr frustriert. Jeden Sonntag ging ich in die Versammlung, wir gehörten zu einer sehr großen Gemeinde. Und Sonntag für Sonntag hörte ich den Prediger nur bla bla bla, bla bla bla sagen. Und dann kamen die Leute auf mich zu und sagten, Reinhard, wie viel hast du heute verstanden? Ich sagte, nichts. Ich spreche kein Portugiesisch. Nichts. Und ich erinnere mich, dass ich eines Tages so frustriert auf meinem Stuhl saß. Ich war nur noch frustriert. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, warum glaubst du diese Lügen? Welche Lügen, Gott? Die Lügen, dass Portugiesisch eine sehr schwierige Sprache ist. Denn den ganzen Tag über sagen die Leute zu mir, oh, Portugiesisch ist sehr kompliziert. Portugiesisch ist sehr schwierig. Ich hatte einen Portugiesischlehrer und er hat mich nicht vorangebracht, weil er perfektes Englisch sprach. Er hatte einen Doktortitel in Englisch. Und das Einzige, was er von mir wollte, war, dass ich seinen Traum deute, den er jede Nacht hat. Dieser Mann hatte verrückte Träume. Anstatt Englischunterricht zu machen, sagte er zu mir, ich hatte wieder einen Traum, kannst du ihn mir deuten? Und Debbie hatte ihre Portugiesestunde und fragte mich, was hast du heute gelernt? Und ich sagte, nichts. Das Einzige, was er wollte, war, dass ich ihm helfe, seinen Traum zu deuten und durch das Leben zu navigieren. Er wird dafür bezahlt, dass er mir Portugiesisch beibringt, aber ich sollte eigentlich dafür bezahlt werden, dass ich ihm helfe, durch seine verrückten Träume zu navigieren. Jedenfalls saß ich in meinem Stuhl und war so frustriert, einfach nur frustriert. Und der Herr sagte, wann wirst du aufhören, diese Lügen zu glauben, dass Portugiesisch eine schwere Sprache ist? Und der Herr sagte zu mir, wenn mein Heiliger Geist in dir wohnt, der alle Sprachen fließend beherrscht, warum glaubst du dann so etwas? Ich stand vom Stuhl auf, lief zum Spiegel und sprach zu mir selbst. Ich rede viel mit mir selbst, eigentlich den ganzen Tag. Ich schaute in den Spiegel und sagte zu mir selbst, Reinhard, nie wieder wirst du diese Lügen glauben. Die nächste Person, die in mein Zimmer kam und mit mir Portugiesisch sprach, ich verstand jedes Wort, das sie sagte. Und ich dachte, Moment mal, wenn ich alles verstehe, kann ich auch sprechen. Und ich öffnete meinen Mund und sprach fließend Portugiesisch. Das außergewöhnliche Leben gehört dir. Jesus ist nicht gekommen, damit du dich durchs Leben schleppst und es kaum erwarten kannst, in Ruhestand zu gehen, um hoffentlich eines Tages von dieser elenden Erde zu verschwinden und in den Himmel zu kommen. Jesus ist zu dir gekommen, damit du von dem Tag an, an dem er in dein Leben kommt, ein Leben in Fülle führst, das nie zu Ende sein wird, weil es bis in die Ewigkeit andauert, wenn du in den Himmel kommst. Das ist das Leben, das ich leben will. Eines Tages sagte jemand zu mir, Reinhard, du wirst immer älter. Was denkst du, wo willst du dich zur Ruhe setzen, in welchem Land? Also bin ich das ganze Neue Testament durchgegangen, von Matthäus bis zur Offenbarung, um herauszufinden, was die Bibel uns lehrt, wie und wo wir in Rente gehen sollen. Und ich habe das Wort in Rente gehen nicht gefunden. Warte mal, Florida kommt auch nicht in der Bibel vor, weder Ruhestand noch Florida. Also habe ich das gesamte Neue Testament durchgesehen und es wird nicht ein einziges Mal Ruhestand erwähnt. Ich dachte, das ist aber interessant. Und dann fand ich heraus, dass wir alles, was wir tun, für den Herrn tun. Wie kannst du dich also von einem außergewöhnlichen Leben im Überfluss zur Ruhe setzen? Das kannst du nicht. Du könntest aufhören, das zu tun, was du in den letzten 30 Jahren getan hast. Das ist eine andere Sache. Aber wir Christen sind dazu berufen, ein außergewöhnliches Leben zu führen, bis zum letzten Atemzug, den wir auf dieser Erde haben. Die Frage ist also, wie können wir das erleben? Wie können wir dieses außergewöhnliche Leben anzapfen? Debbie sagt etwas zu vielen Frauen, dem ich eigentlich nicht zustimme. Aber jetzt fragt sie sich, was wird er jetzt sagen? Ich habe gerade darüber nachgedacht, denn unsere Freunde David und Ellie, ich habe dich heute eigentlich Allison genannt. Es tut mir leid, Alexandra. Aber Debbie hat es korrigiert. Gott sei Dank habe ich Debbie. Aber Debbie und Ellie erinnerten uns daran, so liebe Menschen, dass sie das Geschlecht des Babys nicht wissen wollen und wir wollten das Geschlecht unseres Babys auch nicht wissen, von unseren beiden Jungs. Ich war also bei der Geburt unseres ersten Sohnes dabei. Oh, du meine Güte, Debbie nahm meine Hand und sagte, atme tief durch, mein Schatz, atme tief durch, dann wird alles gut. Ich atmete tief und der Arzt sagte zu der Krankenschwester, bringen Sie den Kerl raus, er ist kurz davor in Ohnmacht zu fallen. Der Kerl brachte mich raus, er brachte mich an die frische Luft. Ich atmete tief und ich kam zurück und da war ein Junge und es war wirklich schlimm. Ich meine, all die Schmerzen, das Blut, die Schreie und all diese Dinge, es war wirklich schlimm. Und dann wurde sie wieder schwanger. Und ich dachte, ich will das nicht noch einmal durchmachen. Das ist schmerzhaft. Männer, wisst ihr, dass Geburten schmerzhaft sind? Ich habe 10 Kilogramm zugenommen, als Debbie schwanger war. Das habe ich. Zum Glück hatte sie nur 2 Jungs. Ich hatte nicht zugenommen, als Clayton in unser Leben trat. Wie auch immer, mir wurde klar, dass dies keinen Sinn macht. Das passt nicht zu dem, was ich glaube. Dass man so viel Leid ertragen muss, wenn man ein Kind auf die Welt bringt. Also sagte ich zu Debbie, die nächste Geburt wird ganz ohne Schmerzen sein. Und sie versuchte mich davon zu überzeugen, dass das nicht wahr ist. Sie zitierte sogar die Bibel und sagte, aber in der Bibel steht, dass du mit Schmerzen gebären sollst. Ich sagte, das ist der Fluch, das ist unter dem alten Bund, das gilt für uns nicht mehr, nichts von alledem. Also sagte ich zu ihr, erkläre mir, was passiert, wenn du ein Kind bekommst? Was tut so weh? Ah, sagte sie, es sind Wehen. Das machte für mich wirklich Sinn. Ja, ich hatte schon mal Wehen. Ja, ja klar, woher weiß ein Mann, was Wehen sind? Ich hatte keine Ahnung, also fragte ich, was ist eine Wehe? Sie sagte, wenn sich der Geburtskanal öffnet. Stell dir vor, ein riesiger Ball muss durch ein sehr kleines Loch und der Knochen muss aufgedrückt werden. Ich sagte, ouch. Sie sagte, ja, das ist eine Wehe. Ich sagte, das muss wehtun. Sie sagte, ja. Da verstand ich meine Mutter, die 11 Schwangerschaften hatte und immer sagte, wenn Männer gebären müssten, wäre die Welt schon längst ausgestorben. Also sagte ich zu Debbie, du wirst eine schmerzfreie Geburt haben. Du kannst Debbie fragen, ich bin mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Ich sagte, so schaut's aus. Dieses Mal wirst du mir nicht sagen, dass ich tief durchatmen soll. Ich werde dir sagen, dass du tief durchatmen sollst. Ich werde deine Hand halten. Immer wenn eine Wehe kommt, dann sagst du, dass sie kommt. Jedes Mal, wenn Debbie sagte, dass eine Wehe kommt, dann sagte ich, Geburtskanal, ich befehle dir im Namen Jesu, dich ohne Schmerzen zu öffnen. Debbie hatte eine schmerzfreie Geburt. Wenn Frauen Debbie fragen, was soll ich tun, um eine schmerzfreie Geburt zu haben, dann sagt sie immer, nimm Reinhard mit. Nein, ich gehe mit niemandem mit. Geh du, David, ich gehe nicht, du gehst. Aber weißt du, es war wirklich unglaublich. Ich weiß nicht mehr, war es die Krankenschwester oder der Arzt? Ich glaube, die Krankenschwester sagte, es war die Hebamme. Die Hebamme sagte, ich habe noch nie erlebt, dass jemand bei der Geburt lacht. Diese Frau ist verrückt. Sie lacht, weil die Geburt schmerzfrei ist. Aber weißt du, Gott möchte, dass du ein außergewöhnliches Leben hast, in jeder einzelnen Alltagssituation. Wir müssen also an den Punkt kommen, an dem du diese Wahrheit wirklich glaubst. Überleg mal, wie sehr wir uns selbst begrenzen. Heute musste ich mit meiner Assistentin sprechen. Und ich sagte zu ihr, weißt du, ich verstehe, dass Jesus frustriert war. Was war Jesu größte Frustration? Es war der Unglaube seines Jüngers. Immer und immer wieder. Wie lange muss ich noch bei euch sein, ihr pervertierte Generation? Jesus war ständig über den Unglauben seiner Jünger frustriert. Und ich sagte zu ihr, wie lange hast du in meinem Haus gelebt? Wie lange arbeitest du schon mit mir? Und du stellst immer noch diese Frage? Wir handeln nicht im Unglauben. Wir tun diese Dinge nicht. Wir leben aus dem Glauben. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, wie schnell wir durch den Unglauben unseres Herzens begrenzt werden, und ich habe gelernt, dass das, was wir Weisheit nennen, in Wirklichkeit oft Unglaube in einem hübschen Gewand ist, das wir Weisheit nennen. Oft ist es nicht wirklich Weisheit. Wenn ich nach dem gelebt hätte, was meine Leute um mich herum Weisheit nennen, gäbe es Brasilien Kitzker gar nicht. Ich würde nicht in Brasilien leben. Mein ganzes Leben lang habe ich Entscheidungen getroffen, bei denen die Leute den Kopf schüttelten und sagten, es kommt die Zeit, wo er untergehen wird. Ich sagte, nein, wir gehen niemals unter, wir gehen aufwärts. Am Ende meines Lebens werde ich trotzdem nicht untergehen, weil ich aufsteigen werde. Wir müssen lernen, nach diesem wahren, einfachen Glauben zu leben. Schau dir mein T-Shirt an. Es ist vollbracht. Jesus hat alles getan. Jesus hat für alles bezahlt. Es ist besiegt worden. Und wir müssen zu diesem wahren Herzensglauben kommen, dass dies wahr ist. Jesus hat mich dazu berufen, ein wahres Leben zu erleben. Ein Leben in Fülle und ein Leben über dem Durchschnitt. Ich werde dir jetzt einen Schlüssel geben, der für mich zu einem unglaublichen Schlüssel geworden ist. Natürlich müssen wir aus dem Glauben leben und weiter glauben, weiter auf Jesus vertrauen. Aber darüber hinaus habe ich einen Schlüssel gefunden, der mir geholfen hat, dieses außergewöhnliche Leben zu erfahren und zu praktizieren. Gott hat mich seit etwa 40 Jahren im Prophetischen gebraucht. Tatsächlich hat mir jemand eine Nachricht geschickt und gesagt, Reinhard, wusstest du, dass du Covid prophezeit hast? Im April 2019? Ich sagte, nein, das wusste ich nicht. Er sagte, nun, wer ist denn dieser Typ, der da spricht? Er muss sich die Prophetie anhören. Und das tat ich. Oh mein Gott. Weißt du, die meisten meiner eigenen Prophetien überraschen mich. Echt jetzt, das habe ich gesagt? Und im April 2019 war ich in Polen und Gott gab mir eine Prophetie, die fast eine halbe Stunde lang war und die Pandemie in ganz Europa prophezeite. Und viele Leute sagten zu mir, Reinhard, wie hast du gelernt, auf so unglaubliche Weise im Prophetischen zu wandeln? Diese Antwort schockierte die Leute. Ich sagte, wenn ich anfange, über das Leben von Menschen zu prophezeien, habe ich keine Ahnung, was ich sagen werde. Ich habe nicht einmal das erste Wort. Nicht das erste Wort. Nichts. Ich gehe einfach auf sie zu und sage, hey, Gott sagt, und lass es einfach kommen. Weißt du warum? Die Bibel sagt, wer prophezeit, der prophezeit nach seinem Glauben. Und wenn wir lernen, rauszugehen und ein Leben des Glaubens zu leben, leben wir ein Leben, in dem wir einfach glauben, dass Gott real ist und dass das, was er in der Bibel sagt, wahr ist. Wir glauben, dass alles, was Jesus für uns getan hat, wahr und real ist. Wir beginnen ein Leben, in dem wir das Übernatürliche ganz natürlich erleben und ein außergewöhnliches Leben leben. Und ich hatte diesen Gedanken. Und das war der Gedanke. Ich frage mich, wie oft Gott Menschen gebeten hat, Dinge zu tun, die unmöglich umzusetzen waren oder sehr, sehr schwer umzusetzen waren. Und ich rede nicht davon, dass sie es aus eigener Kraft nicht schaffen können. Es war tatsächlich unmöglich. Ich habe die ganze Bibel studiert und ich fand Dutzende von Geschichten, in denen Gott zu den Menschen sagte, tu dies, aber sie konnten es nicht tun. Sie konnten es buchstäblich nicht tun. Und jedes Mal, wenn sie taten, was Gott sagte, sahen sie das Außergewöhnliche. Sie sahen Wunder. Sie sahen, wie Grenzen gesprengt wurden. Und ich kann mit euch durch die Dutzenden von Geschichten gehen. Wir haben heute Abend nicht die Zeit dazu. Ich werde einige mit euch teilen. Schaut die Geschichte an in Markus 3. Und hier ist die Geschichte. Ich werde nur den ersten Vers lesen und dann lese ich das Ende der Geschichte. Ich werde nur kurz durchgehen. Und er ging wieder in die Synagoge und ein Mann war dort, der eine verdorrte Hand hatte. Lasst uns den Abschnitt von 1 bis 6 lesen. Da beobachteten sie ihn genau, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er sprach zu dem Mann, der die verdorrte Hand hatte, trete hervor. Dann sagte er zu ihnen, ist es am Sabbat erlaubt, Gutes oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu töten? Aber sie schwiegen. Und als er sie zornig ansah, betrübt über die Verstocktheit ihrer Herzen, sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Das ist gemein. Das ist politisch nicht korrekt. Das ist nicht nett. Das ist, als würde man zu dem Mann im Rollstuhl sagen, hey, warum sitzt du im Rollstuhl? Ich meine, wenn er gelähmt ist, was soll er sonst tun? Weißt du, was es bedeutet, eine verdorrte Hand zu haben? Es bedeutet eine Hand, die unbeweglich ist. Du kannst es in der Originalsprache der Bibel nachlesen. Der Mann hatte eine unbewegliche Hand. Und Jesus sagte, streck sie aus. Wie kannst du eine Hand ausstrecken, die sich nicht bewegt? Sag du es mir. Wie? Aber schau, was passierte. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt, ganz wie die andere. Und die Pharisäer gingen hinaus und schmiedeten sogleich mit den Herodianern einen Komplott gegen ihn, wie sie ihn vernichten könnten. Ich habe eine Bibelgeschichte nach der anderen gefunden, in der entweder Jesus oder Gott gesagt hat, tu dies, und es war unmöglich, dies zu tun. Und wenn Menschen aufhören zu rationalisieren, wenn sie aufhören herauszufinden, was weise ist und was nicht, wenn Menschen sagen, okay Gott, ich werde es tun, da zeigt sich die übernatürliche Kraft Gottes. Das war der Moment, in dem das außergewöhnliche Leben Jesu begann, sich im gewöhnlichen Leben der Menschen zu manifestieren. Ich glaube wirklich, dass wir oft ein außergewöhnliches Wunder verpassen, weil wir zu Hause sitzen, rational denken und versuchen, die Dinge zu verstehen. Und dann denken wir, das kann ich nicht tun. Und dann tun wir es nicht. Ich habe gelernt, dass ich in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, dass Gott will, dass ich etwas tue, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich sage es so oder so. Er liebt mich, also geht es mir gut. Und Charles ist nicht hier, aber er liebt mich auch. Ehrlich gesagt habe ich gelernt, mein Leben so zu leben. In dem Moment, in dem ich spüre, Gott möchte etwas tun, schalte ich mein Gehirn aus. Ich schalte es buchstäblich aus und ich handle. Ich habe so viele außergewöhnliche Wunder erlebt. Ich könnte Bücher über das schreiben, was ich tat. Lass mich dir nur eine Geschichte erzählen. Ich predige im Süden Brasiliens. Es ist ein Treffen mit etwa 300 Leuten, die in einem sehr kleinen Raum zusammengepfercht sind. Es ist heiß, keine Klimaanlage, alle schwitzen. Und ich habe eine Flasche Wasser dabei, die ich nicht angerührt habe. Ich bin mit der Predigt fertig. Ich habe dieses Gefühl. Nimm die Flasche und werfe es einfach auf die Leute und schrei: Ich setze die heilende Kraft von Jesus frei. Also hörte ich auf zu denken und schnappte mir die Flasche und spritzte einfach drauf los. Eine Frau, die ganz vorne sitzt. Ich war noch nie in dieser Gemeinde und wusste nicht, wer diese Leute waren. Diese Frau fängt an zu schreien. Nach dem Treffen finde ich heraus, dass sie an dem Tag, an dem ich in diese Gemeinde kam, mit dem Gesicht gegen eine neue Glastür lief, die sie in das Gebäude eingebaut haben, und sich die Nase brach. Sie brachten sie ins Krankenhaus. Die Nase war krumm und gebrochen. Sie haben die Blutung gestoppt. Sie sagten: Morgen kommst du bitte wieder zur Operation. Wir haben heute keine Zeit für eine Operation. Morgen kommst du zurück. Sie saß da und ein Wassertropfen traf ihre Nase und die Nase richtete sich sofort auf. Wir haben medizinische Beweise. Wir haben das Röntgenbild davor und das Röntgenbild danach. Am nächsten Tag geht sie zurück ins Krankenhaus. Sie sagt: Ich bin hier für eine Operation. Aber ihr macht keine Operation, bevor ihr nicht ein weiteres Röntgenbild gemacht habt. Sie machten ein weiteres Röntgenbild und sagen: Nun, Sie sind nicht dieselbe Frau. Sie legt ihren Ausweis auf den Tisch und sagt: Ich bin es. Sie sagten: Das kann nicht sein, und sie geben ihr beide Röntgenbilder. Sie sagte: Die möchte ich mit nach Hause nehmen. Sie hat zwei Röntgenbilder. Ein Bild mit einer gebrochenen und verbogenen Nase. Auf dem zweiten Röntgenbild konnten sie nicht erkennen, wo der Bruch war. Sie konnten es nicht finden. Sie haben versucht, ihn zu finden. Hör zu, mein Freund. Ich stelle mir die Frage: Wie oft haben wir die außergewöhnliche Kraft Gottes verpasst, weil wir nicht bereit waren, das Unmögliche zu tun? Wenn wir nur lernen können, dass wenn Gott sagt, es sich lohnt zu handeln, wenn Gott sagt, dass die Kraft erst freigesetzt wird, wenn wir handeln. Aber was wollen wir alle? Wir alle wollen, dass Gottes Kraft freigesetzt wird, dass alles sicher ist und wir erst dann handeln, oder? Tu das nicht. Warum willst du so ein langweiliges Leben? Willst du wirklich dein langweiliges Leben weiterleben, mit 65 in Rente gehen und deine Enkelkinder auf deiner Couch spielen sehen? Das willst du nicht. Ich weiß, dass du das nicht willst. Du willst so leben, dass deine Enkelkinder dich ansehen und sagen: Meine Großeltern sind Helden. Ich werde genau wie sie sein. Wenn wir also lernen zu verstehen, dass wenn Gott spricht, wenn Gott führt, dann handeln wir. Das treibt mein Team in den Wahnsinn. Heute haben wir etwa 100 Vollzeitangestellte, die für den Dienst arbeiten. Das macht sie wahnsinnig. Reinhard unterschreibt das Papier für ein neues Gebäude, das bis zu 100.000 kostet, und wir haben kein Geld auf dem Bankkonto. Weißt du, wie oft der CEO von Brazilian Kitka zu mir gesagt hat: Du kommst in den Knast. Ich sagte: Das werde ich nicht, und sollte ich, dann gibt es dort viele Menschen, die Jesus brauchen. Ich werde mit einem Lächeln gehen. Wir haben ehrlich, wir haben immer und immer wieder das außergewöhnliche Leben Jesu durch uns manifestiert, weil wir gehorcht haben. Wir haben einfach getan, was er gesagt hat. Und genau das ist es, was das Leben so aufregend macht. Wenn du durch die Bibel gehst, denk mal, Jesus sagt zu den Aussätzigen: Zeig dich dem Priester. Es war verboten, dies zu tun. Das Gesetz verbot ihnen, unter Menschen zu gehen. Sie mussten sich von den Menschen fernhalten. Als sie gingen, wurden sie geheilt. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen, in denen Gott sagt: Tu dies. Und es war nicht möglich, es zu tun. Und doch taten sie es. Und es offenbarte sich das übernatürliche, außergewöhnliche Leben Gottes. Leute, Gott hat ein Leben für euch, das außerhalb der Norm liegt. Das weit über Begrenzungen hinausgeht. Das aufregend ist, das außergewöhnlich ist. Weißt du, was die Bibel sagt? Es gab niemanden, der größer war als Johannes der Täufer. Dann heißt es: Aber der Geringste im Reich Gottes ist größer als er. Vielleicht fühlst du dich als der Geringste, vielleicht fühlst du dich klein. Vielleicht fühlst du dich: Nun, wer bin denn ich? Du bist größer als der große Prophet Johannes der Täufer, denn du bist im Reich Gottes durch Jesus Christus. Ich habe eine unglaubliche, eine so große Leidenschaft in meinem Herzen. In diesem Jahr planen wir haben bereits die Pläne, wir bauen ein Missionszentrum im Nordosten Brasiliens, wohin wir umziehen, für 2 Millionen Dollar. Und Debbie und ich haben uns verpflichtet, niemals um Geld zu bitten, niemals Spenden zu sammeln. Ich kann dir sagen, es wird niemals Schulden geben und jeder Cent wird vorhanden sein. Weißt du warum? Weil ich einem außergewöhnlichen Gott diene, der will, dass ich ein außergewöhnliches Leben lebe. Und der will, dass du das gleiche außergewöhnliche Leben lebst. Sagt die Bibel nicht, dass diejenigen, die dem Herrn vertrauen, sich mit Flügeln wie Adler erheben werden? Sie werden laufen und nicht müde werden. Sie werden ihre Kraft ständig erneuern. Wenn du die Bibel studierst, gibt es nichts in der Bibel, was uns sagt, wie wir mit Niederlagen umgehen sollen. Weißt du warum? Weil Christen keine Niederlagen erleben sollten. Du kannst keinen einzigen Vers im Neuen Testament finden, in dem die Bibel sagt, wenn du eine Niederlage erleidest, halte durch. Gott liebt dich trotzdem. Er ist gut zu dir. Das findest du nicht. Es gibt nichts im Neuen Testament, das uns lehrt, wie wir mit Niederlagen umgehen sollen. Weißt du warum? Weil wir wissen, dass wir in all diesen Dingen mehr als Überwinder sind. Durch Jesus Christus, der uns liebt. Jeder von euch in diesem Raum ist von Gott selbst eingeladen worden, größere Werke zu tun, als Jesus sie tat. Das Außergewöhnliche zu erleben, Menschen zu berühren, Menschen zu beeinflussen, Menschen zu verändern und um zu sehen, wie das außergewöhnliche Leben Jesu durch dich freigesetzt wird, überall, wo du hingehst. Das ist die Leidenschaft meines Herzens. Und ich bin mir sicher, dass es auch die Leidenschaft Gottes für dich ist. Gib dich nicht mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden. Tu das nicht. Mach den Teufel nicht glücklich. Denn er mag es, wenn wir nur ein mittelmäßiges Leben leben. Eines Tages sagte der Herr zu mir, Reinhard, es gibt so viele frustrierte Engel um meine Kinder herum. Und ich sagte, was meinst du mit frustrierten Engeln? Er sagte, weil sie arbeitslos sind. Sie sind arbeitslos, weil meine Kinder so ein schönes, mittelmäßiges Leben führen. Mach deine Engel müde. Leg los. Mach die Engel einfach müde. Sie haben mehr Energie, als du dir vorstellen kannst. Beschäftige sie. Halte sie auf Trab. Gib ihnen Aufträge. Sie sind bereit, dir zu helfen, Gottes Auftrag zu erfüllen. Warum nicht dieses Leben leben, das so außergewöhnlich und so unglaublich schön und wunderbar ist? Dass die Menschen um dich herum dich ansehen und sagen, wow, er oder sie hat etwas, das will ich auch. Am Ende meines Lebens wünsche ich mir vor allem eines. Und Gott weiß, dass das die ehrliche Wahrheit meines Herzens ist. Das Einzige, was ich mir am Ende meines Lebens wünsche, ist, dass Jesus mir in die Augen schaut und sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und wie kann Jesus das sagen, wenn wir kein außergewöhnliches Leben führen? Wo er doch gekommen ist, um uns Leben im Überfluss zu geben. Wir sind Verwalter des Lebens der Fülle Gottes. Wir sind Verwalter, weil es uns gegeben wurde. Also glaube es, lebe außerhalb der Norm. Gehorche ihm, wenn er zu dir spricht. Rationalisiere nicht und sorge dich nicht über die Konsequenzen. Weißt du, ich erinnere mich, als ich anfing, für die Kranken zu beten, und da war diese Stimme immer da. Was, wenn du betest und sie nicht geheilt werden? Und eines Tages sagte ich, und wenn ich doch bete und sie werden geheilt? Das war das Ende der Diskussion. Jesus, wir danken dir einfach.